Hörtext 2. Zur Hilfsaktion der Klasse 10a. Die Klasse 10a an der Beethovenschule hat im Politikunterricht über die armen Menschen in Indien gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler wollen aber nicht nur darüber sprechen, sie wollen auch etwas tun. Deshalb haben sie sich mehrere Projekte überlegt. Damit wollen sie Geld sammeln für ein Kinderprojekt in Indien. Die Schülerinnen und Schüler backen zu Hause Kuchen und verkaufen ihn dann in der Pause. Dann wollen sie aber auch über das Land und die Leute informieren. Dazu gibt es eine Ausstellung mit großen Plakaten und Fotos und vielen, vielen Informationen über das Land. Am Freitagnachmittag zeigt die Klasse dann noch einen Kurzfilm über Indien. Ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Dieses Mini-Kino kostet nur 1 Euro. Wenn ihr also helfen wollt, dann probiert den Kuchen und schaut euch den interessanten Film an. Das Geld schickt die Klasse dann nach Indien.